Abschnitt 11 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 4 von Norwegen über Schottland und die Färöer nach Island, Teil 2. Am nächsten Morgen, den 17. Mai, näherten wir uns den Vestmannainseln. Vestmannaeyja, die ungefähr in der Mitte von Islands Südküste einige Meilen ins Meer hineinliegen. In dem herrlichsten Sonnenschein bei spiegelblanker See glitten wir zwischen diesen steilen, hohen Basaltinseln hindurch und warfen vor dem Hafeneingang auf Heimaey die Anker aus. Es ist dies die größte von den Inseln und gleichzeitig die einzige von der ganzen Gruppe, welche bewohnt ist. Hier blieben wir eine Zeit lang liegen, um ein Boot vom Lande her abzuwarten. So hatten wir Zeit, die Insel zu betrachten und sie, soweit die Brandung es zuließ, zu fotografieren. Auch auf den Vestmannainseln frisst das Meer sich ein und untergräbt die Lavaschichten zu lotrechten Abstürzen mit gewaltigen Toren und Grotten. Es lag ein gewisser südländischer Typus über dem Ganzen. Unwillkürlich schweiften die Gedanken zu den Küsten von Capri hinab und verglichen. Aber in Bezug auf die Form tragen die Westermannsinseln sicher den Preis davon. Wir steuerten gerade unter diese hohen Basaltfelsen, wo die Brandung emporspritzte und wo die Seevögel uns schreiend in großen Schwärmen umkreisten. Es ist etwas wunderbar Überwältigendes in dieser Natur. Man denke sich einen herrlichen, frischen Morgen mit dem strahlendsten Wetter, ein kristallklares grünes Meer und gerade vor uns auf dem Festlande Islands zweithöchsten Berg, den Vulkan Eyjafjallajökull, der sich in einem Kegel hart am Meeresstrande zu einer Höhe von 1706 Meter erhebt und mit seiner mächtigen weißen Schneehaube im Sonnenschein glitzernd daliegt. Weiterhin erblickt man andere Jökler, in Klammern Eisgletscher. Am hervorragendsten ist der Hekla mit seiner jetzt schneeweißen Kuppelform. Die Fahrt geht indessen weiter an der Küste entlang. Und bald versinkt auch all diese Pracht ins Meer. Nur der Hekla, der Tjernfjallajökull und der Eyjafjallajökull sind noch lange am Horizont sichtbar. Später am Nachmittage passieren wir Reykjanes mit Islands einzigem Leuchtturm, der auf einer hohen, weit ins Meer hinausragenden Klippe liegt. Der Leuchtturm ist in den letzten Jahren mehrfach von Erdbeben heimgesucht worden. Das letzte Mal barst der Turm, während zugleich ein großes Stück des Felsens ins Meer stürzte. Man ist jetzt darauf gefasst, dass das Ganze eines schönen Tages im Meere verschwinden wird. Der Leuchtturm liegt übrigens auf sehr vulkanischem Boden und ist in den traurigsten Umgebungen, die man sich vorstellen kann. Fast das ganze Reykjanes ist eine einzige große Lavaebene, die sich ins Meer erstreckt. Ich war hier vor 6 Jahren am Lande, und kann wohl sagen, dass ich mich nicht erinnere, jemals eine traurigere Strecke Landes durchwandert zu haben. Kaum ein Grashalm war zu erblicken. Alles war kahle, schwarze Lava, die sich bis an den Horizont erstreckte, ohne weitere Abwechslung, als dass sie hier und da eine mehr rötlichere oder gelblichere Farbe annahm. Außer dem Häuschen des Leuchtturmswärters war keine menschliche Wohnung zu sehen, soweit das Auge reichte. Kein lebendes Wesen, außer ein paar mageren, verhungernden Brachvögeln, die auf der Reise nach dem Norden auf einer Art Wiese vor dem Hause des Leuchtturmswärters Rast machten, wo ein paar Schafe sich an einigen abgestorbenen Grasbüscheln delektierten. Die einzige Abwechslung in dieser Einförmigkeit bildeten einige Dampfsäulen, die an mehreren Stellen aus den kochenden, schwefelhaltigen Quellen aufsteigen, deren es mehrere auf dieser Halbinsel gibt. In der Entfernung gesehen sind sie rauchenden Kalköfen nicht unähnlich. Für Reykjanes ragen mehrere Klippen und Felsen aus dem Meere empor. Die auffallendste dieser Formationen ist der sogenannte Mehlsack, der wahrscheinlich so genannt ist, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit einem mächtigen Sack hat, der aufrecht im Meere steht. Diese Klippen sind bekannt, weil dort einstmals viele Scharen des jetzt ausgestorbenen Geiervogels, in Klammern Alca impennis, hausten. Nachdem wir uns durch Wind und starken Seegang hindurchgekämpft hatten, welch letzterer Tyras Fahrt auf ein fast negatives Resultat reduzierte, gelangten wir endlich in der Nacht nach Islands Hauptstadt Reykjavik. Wir sollten uns hier nicht lange aufhalten. hatten aber doch am Morgen des nächsten Tages Gelegenheit, an Land zu gehen und die Stadt während einiger Stunden zu besehen. Reykjavik ist keine große Stadt. Sie hat ungefähr 3.000 bis 4.000 Einwohner und besteht aus kleinen hölzernen Häusern, die über eine Ebene zerstreut liegen. Es sind dort nur 2 Steingebäude. Das Althing-Gebäude, in welchem Islands Althing oder Reichstag tagt, und die Domkirche. Sie sind aus Lava gebaut, woran die Insel sehr reich ist, da die Lava fast den Hauptbestandteil derselben bildet. Man kann sich nur wundern, dass nicht mehr Häuser aus diesem Material erbaut werden. Umso mehr, als die Insel nicht einen einzigen Baum aufzuweisen hat und jedes Stückchen Holz von außen her, größtenteils aus Norwegen, eingeführt werden muss. Vor dem Althing liegt ein großer, grasbewachsener Platz, der Austarfellur, auf dem eine Bildsäule aus Bronze von Thorvaldsen steht, dessen Eltern aus Island stammen sollen. Reykjavik muss eine äußerst bürokratische Stadt sein, denn, wie man sagt, wohnen nicht weniger als 40 Beamte dort, so dass also mindestens ein Beamter auf je 100 Einwohner kommt. Die armen Menschen. Man sollte fast glauben, es müsse ein reiches Land sein, das so viele Standespersonen ernähren kann. Später am Tage verließen wir Reykjavik, nachdem wir die Offiziere an Bord des dänischen Kriegsschiffes Füller begrüßt hatten, das in den Hafen dampfte, als wir eben im Begriff waren, ihn zu verlassen. Wir richten unseren Kurs auf Snæfellsnes, um dann zu unserem nördlich gelegenen Bestimmungsort Ísafjörð zu gelangen. Am Abend, gerade bei Sonnenuntergang, passierten wir den Snæfellsjökull, der ein alter, auf der Spitze des Vorgebirges gelegener Vulkan ist. Gleich einem Kegel steigt er steil auf zu einer Höhe von 1413 Meter. Er ist als verzügliches Seezeichen wohl bekannt und manches Schiff hat seine weiße Mütze sicher in den Hafen geleitet. Jetzt im Schein der untergehenden Sonne, wo die letzten Strahlen seinen weißen Gipfel mit rötlichem Schimmer färben, gewährt er einen zauberhaften Anblick. Als wir am Morgen, den 19. Mai, auf Deck kamen, wurden wir von einer steifen nördlichen Brise mit Schnee und Regen begrüßt. Die hohen Basaltfelsen an der Küste waren bis zum Fuß mit Schnee bedeckt. Hier und da sah man einzelne Eisblöcke in der See schwimmen. Es waren Vorläufer, die meldeten, dass das Eis nicht mehr fern sei. Wir befanden uns nun in der Nähe des Oinunda-Fjords. Da die Brise anfing, sich zu einem Sturm mit einem dichter werdenden Schneegestöber zu steigern, suchten wir hier in dem vorzüglichen Hafen eine Zufluchtsstätte, um das Unwetter abzuwarten. Der Sturm nahm nun mit rasender Schnelligkeit zu, und wir bekamen einen kleinen Begriff davon, was ein Sturm in diesem nördlichen Fahrwasser zu bedeuten hat. Man wagte sich nicht unnötig auf Deck. Man konnte sich freilich auf den Beinen halten, aber der Sturm war doch derartig, dass man die Nase, sobald man sie herausgesteckt hatte, schleunigst wieder einzog. Wir lagen indessen sicher und gut im Hafen. Es war der Abend vor Pfingsten. Weshalb sollten wir uns dann nicht innerhalb unserer 4 Wände so gemütlich wie möglich machen? Von der Landschaft ringsumher sahen wir nur sehr wenig. Eigentlich nur den Fuß der wahrscheinlich sehr hohen Felsen und oft auch den nicht einmal. Aus allem, was wir erkennen konnten, ging hervor, dass wir uns in einer ausgeprägten Basaltgegend befanden. Allmählich bedeckte indessen eine dichte Schneeschicht alles, und das Einzige, was sich von der Landschaft sagen ließ, war, dass hier ein vollständiger Winter herrschte und dass man, wenn der Schnee ein wenig trockener gewesen wäre, man sicher die vorzüglichste Skibahn gehabt hätte. Als wir am nächsten Morgen erwachten, befanden wir uns in Ísafjörð, wo wir der Bestimmung nach an Land gehen sollten. War es in Oerundafjord Winter gewesen, so war das hier nicht minder der Fall. Soweit das Auge reichte, war alles mit Schnee bedeckt. Ísafjörð ist die zweitgrößte von Islands 3 Städten. Sie liegt an einem kleinen Fjord zwischen hohen Felsen eingeklemmt. In Ísafjörð sagte man mir, das Treibeis läge nicht weit nach Norden hinauf, es läge südlich vom Kap Nord. Bei starken nördlichen Strömungen könne es noch weiter südwärts treiben und den Eingang des Fjords versperren. Dies geschieht freilich nur äußerst selten, aber es war doch eine Möglichkeit vorhanden, dass der Jason Schwierigkeiten haben würde, hereinzukommen und uns abzuholen. Um dies nicht zu riskieren, beschloss ich, nach dem südlich gelegenen Dyrafjord zu gehen, der nie durch Eis verschlossen wird, um dort den Jason abzuwarten. Dies stimmte mit der getroffenen Verabredung überein. Ich hinterließ einen Brief in Ísafjörð, in welchen ich den Kapitän des Jason benachrichtigte, dass wir in Dyrafjord zu finden seien worauf wir, nachdem wir uns überzeugt hatten, wie weit nach Süden hin das Eis lag, eine südliche Richtung einschlugen. Als wir am folgenden Morgen auf Deck kamen, segelten wir bei herrlichem Wetter in den Eingang des schönen Dürrafjord ein. Der Winter hatte sich nun aber mal zum Teil ins Gebirge zurückgezogen und am Strande entlang lächelte uns ein Stück Frühling entgegen. Bald warfen wir in dem Hafen von Dingeira, dem Handelsplatz des Fjordes, unsere Anker aus. Hier nahmen wir Abschied von Tyras Führer, Kapitän Sörensen und der Mannschaft. Sie hatten vom ersten Augenblick an alles getan, um uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Beim Abschiede sandten sie uns einen donnernden Salut nach. Auf Tingere wurden wir von dem Kaufmann Konsul Gram, unter dessen Dach wir die Wartezeit zubringen sollten, auf das Herzlichste empfangen. Der Handelsplatz, der seinen Namen dem Umstand verdankt, dass dort früher das Ting abgehalten wurde, liegt auf einer angeschwemmten Bank, isländisch Eire oder Landzunge, die sich ins Meer erstreckt. Diese Landzunge ist eine Moräne, welche vor langen Zeiten, als Island mit Eis und Schnee bedeckt war, von dem Gletscher vorgeschoben worden, der den Fjord füllte und ihn, wenigstens teilweise, vertieft und gebildet hat. Nach innen liegen mehrere solcher Moränen, eine vor der anderen, und sie erstrecken sich gleich flachen Rücken teils über, teils unter dem Wasser, quer durch den Fjord. Sie erschweren das Vordringen der Schiffe und Böte oft sehr. Diese Moränen sind unwiderlegliche Zeugen aus der Eiszeit, und in ihnen sind unendliche Massen von Steinen und Sand fortgeschoben worden. Dürrafjord ist zu beiden Seiten von steilen Basaltfelsen, ähnlich wie wir sie auf den Färöern sahen, umgeben, und im Hintergrunde wird es von dem mächtigen Klamyjökull abgeschlossen. Dieser ist freilich nicht sehr hoch, er misst ungefähr 910 Meter. Aber er ist doch der höchste Berg des Westlandes, das im Grunde eine Insel für sich selbst bildet und nur durch eine 10 Kilometer breite Landenge mit dem Hauptlande verbunden ist. Der Klamyjökull besteht wie die ganze Landschaft hier ringsumher aus Basalt. Eines Tages bestiegen wir den Jökull. Wir nahmen Ski und Truger mit, da es so aussah, als wäre dort oben tiefer, weicher Schnee. Darin hatten wir uns jedoch geirrt. Wir fanden sehr harten Schnee, auf dem man sehr wohl gehen konnte, der aber auch eine verzügliche Skibahn darbot. Ja, eine allzu gute, wie wir später zu unserem Kummer erfahren sollten. Wir hatten das schönste, klare Wetter und eine vorzügliche Aussicht vom Gipfel herab. Es ist eine ganz eigenartige Landschaft, die man hier vor sich hat. Eine schneebedeckte, auffallend flache und ausgedehnte Hochebene, die sich nach allen Seiten steil ins Meer stürzt. Im Hintergrunde nach Süden zu sieht man den Snæfellsjökull am Horizont emporragen, leicht kenntlich an seiner kegelförmigen Gestalt. Man erhält von hier oben gleichsam plötzlich einen deutlichen Überblick über die Entstehung des ganzen Landes, wie die Basaltströme, aus denen es gebildet ist, sich still und gleichmäßig nach allen Seiten ergossen und eine große zusammenhängende Fläche gebildet haben. Dann ist das Meer und das Wetter mit Frost und Regen gekommen und während der Eiszeit kamen die Gletschermassen und zehrten an der Fläche, besonders an den Rändern, wo sich Fjorde und Täler, in Klammern Senktäler, bildeten. Späterhin hat die Verwitterung die Erweiterung derselben fortgesetzt, sie haben jedoch nur am äußersten Rande einzudringen vermocht, während die Hochebene in ihrem Innern noch ebenso flach und unberührt daliegt, als da sie gebildet wurde. Auf dem Heimwege liefen wir auf Ski die steile Falswand hinab, wo wir die schönsten langen Skihügel mit hartem Schnee fanden, auf denen unsere stahlbeschlagenen Ski wie Glas dahinflogen. In sausender Fahrt ging es über die Höhen dahin. Da ging Balto unvorsichtig zu Werke und wurde kopfüber einen kleinen Felsvorsprung hinabgeschleudert. Beim Fallen verletzte er sich das eine Knie so ernstlich, dass wir unsere liebe Not hatten, ihn wieder nach Hause zu schaffen. Beim Aufsteigen war Balto sehr groß gewesen. Er meinte, »Für uns Lappen ist es eine Kleinigkeit. Wir stecken den Stab zwischen die Beine und dahin geht's.« Als er aber diese Kunstfertigkeit bei dem ersten steilen Abhang zeigen sollte, erging es ihm übel, und wir konnten uns ja trotz unseres Mitleids des Lachens nicht enthalten. Längere Zeit hindurch war er nun invalide, und ich glaubte mich schon eines meiner Kameraden beraubt. Ja, ich machte mich schon mit dem Gedanken vertraut, einen Ersatzmann für ihn aus Island mitzunehmen, obwohl ich dort wohl schwerlich jemanden gefunden haben würde, der sich darauf eingelassen hätte, mitzugehen. Bei täglicher Massage erholte er sich jedoch bald so weit, dass ich Hoffnung hatte, ihn mitnehmen zu können. Er selber war sehr mutlos und fühlte sich äußerst unglücklich bei dem Gedanken, zurückbleiben zu müssen. Ebenso Ravna, der glaubte, dass er entweder gezwungen sein würde, allein mit uns zu gehen oder auch die Reise und damit den Verdienst aufzugeben. Die Zeit wurde uns übrigens auf Tingere keineswegs lang. Bald bestiegen wir Berge, bald fuhren wir auf dem Fjord auf Jagd, bald ritten wir, besuchten Bauernhöfe etc. etc. Besonders die Ritte auf den kleinen, vorzüglichen isländischen Pferden waren äußerst amüsant. Man sitzt quer über so einer kleinen Ratte und ist, wie der Schreiber dieses, von Natur nicht gerade klein, so nimmt man sich kaum zu seinem Vorteil aus, denn die Füße befinden sich in bedenklicher Nähe des Erdbodens. Man erhält ein unheimliches Gefühl der Unsicherheit, wie lange der Pferderücken wohl halten wird. Wenn es dann aber, was das Zeug halten will, im wildesten Galopp dahingeht, über unwegbare Stellen, wo die Steine unter den Pferdehufen rollen, durch Moore, wo das Pferd fast versinkt, über Bäche und Klüfte, an steilen Hügeln in die Höhe, an Felsabhängen und glatten Felsspalten entlang, kurz durch ein solches Terrain, in dem ein gewöhnliches Pferd bei den ersten Schritten die Beine brechen würde, und überall in derselben rasenden Eile, ohne dass das Pferd auch nur einen einzigen Fehltritt tut, ja, da erhält man Respekt vor diesem gewiss in der ganzen Welt unübertroffenen Gebirgspferd. Den höchsten Grad erreicht die Verwunderung aber, wenn man an einen Gebirgsfluss kommt und sieht, wie das Pferd entweder ohne weiteres durch den Strom wartet oder anfängt zu schwimmen, während man selber zusehen kann, wie man trocken bleibt. Ist der Fluss nicht sehr tief, so tut man am besten, die Beine auf den Hals des Tieres zu legen, wenn man da nicht bei einer unerwarteten Bewegung des Pferdes herunterrollt. Bekanntlich gibt es auf ganz Island weder Wege noch Brücken, auf dem Pferderücken oder zu Fuß, aber kommt man überall durch. Auf einem Bauernhof in der Nähe von Dyrafjord kaufte ich ein kleines Pferd, das ich für die Expedition mitzunehmen gedachte. Dies Pferd, schrieb ich am 4. Juni in einem Brief nach Norwegen, nehme ich mit, um es zum Ziehen des Bootes und der Bagage über die Eisschollen an Grönlands Ostküste zu verwenden und, falls wir es soweit mitbekommen, als Saumtier, um die Felsen an der Küste zu besteigen. Es ist ja zweifelhaft, ob wir viel Nutzen davon haben werden, aber jedenfalls bekommen wir, wenn wir es totschießen, eine gute Mahlzeit frischen Fleisches. Leider sollten wir nicht viel Nutzen davon haben. Es ist nicht so leicht, im Frühling auf Island Futter aufzutreiben, so kam es denn, dass ich mit Mühe und Not Futter für nur einen Monat zusammenkaufen konnte. Es war ein prächtiges, kleines Tier und hatte die seltene Eigenschaft, dass es ans Ziehen gewöhnt war. Es war vor dem Pfluge gebraucht worden, und das ist eine große Seltenheit auf Island, wo die Pferde ja gewöhnlich nur mit Sattelzeug oder Saumsattel benutzt werden. Eines Morgens, während unseres Aufenthalts in Dyrafjord, kam ein Dreimaster in den Fjord gedampft und ankerte im Hafen. Es war das dänische Kriegsschiff Füller. Dies war für uns natürlich eine Quelle großer Freude. Mehrere Tage hindurch genossen wir den Umgang der liebenswürdigen Offiziere und brachten manche gemütliche Stunde an Bord zu. Indessen näherte sich unsere Wartezeit nun ihrem Ende. Wir konnten jeden Tag gefasst sein, den Jason in den Fjord dampfen zu sehen und fingen bereits an, ein wenig ungeduldig zu werden. Da, an einem Sonntagvormittag, es war am 3. Juni, erblickten wir weit draußen in der Fjordmündung einen kleinen Dampfer, welcher sich keuchend näherte. Niemand wusste, was für ein Schiff das sein könne. Man kam aber bald zu dem Resultat, dass es eines von den kleinen norwegischen Walfischfängern in Isarfjord sein müsse. Er fährt um die Fülle herum, grüßt mit der norwegischen Flagge und geht im Hafen vor Anker. Ein Boot wird herabgelassen und kommt an Land. Unsere Freude war groß, als wir in dem ersten Mann, der das Ufer betritt, Kapitän Jakobsen, den braven Führer des Jason, erkannten. Es gibt natürlich ein stürmisch bewegtes Wiedersehen. Der Zusammenhang war mir bald klar. Der Jason war nach Isarfjord gekommen, hatte uns dort nicht gefunden und wollte deshalb nach Dyrafjord weitergehen, aber der Wind war entgegen. Und es würde ihm mit seinem schweren Segelzeug schwer geworden sein, gegen den Wind anzudampfen. Da war denn der Direktor der norwegischen Walfischfanggesellschaft in Isarfjord, Herr Grossierer Amli aus Christiana, so unbeschreiblich liebenswürdig gewesen, uns den Isarfold, eins seiner Dampfböte, ohne Säumen nachzusenden, um uns zu holen. Ein neuer, von einem Landsmann ausgehender Beweis, mit welchem Wohlwollen die Expedition begleitet wurde. Es entstand natürlich eine große Geschäftigkeit, alles in Ordnung zu bringen. Es fehlte auch nicht an helfenden Händen, die unsere Bagage an Bord brachten. Allgemeines Interesse erregte es, dass das kleine isländische Pferd über die Landungsbrücke sollte. Armes Tier! Es entschloss sich nur sehr widerwillig dazu, es musste fast getragen werden. Hätte es aber eine Ahnung gehabt, welchem Schicksal es entgegenging, so glaube ich kaum, dass wir es aufs Schiff bekommen haben würden. Als alles in Ordnung war und wir Abschied von Konsul Gram, von Faktor Wendel und den anderen in Dyrafjord gewonnenen Freunden genommen hatten, dampften wir zum Fjord hinaus und stachen mit nördlichem Kurs in See. Die Füller sandte uns einen letzten Abschiedsgruß zu, in dem die Musik dem norwegischen Nationalgesang, in Klammern Mens Nordhavet Prusa, anstimmte. Lange noch hörten wir die Töne über das Meer hinschallen. Schon am selben Abend warfen wir im Isarfjordhafen unter kräftigen Salutschüssen vom Isarfold wie vom Jason unsere Anker aus. Der Jason war so reich mit Flaggen geschmückt, dass Balto meinte, es sähe mit den vielen Flaggen aus wie ein Moor, das mit roten Multebeeren bedeckt sei. Als wir den Jason betraten, wurden wir mit einem donnernden Hurra von der ganzen, aus nicht weniger als 63 Mann bestehenden Besatzung begrüßt. Der Jason hatte bis zu jenem Tage einen ziemlich guten Fang gehabt. Er war in jenem Sommer eins der bevorzugtesten Schiffe von der ganzen Seehundsfängerflottille. Er hatte 500 junge und ungefähr 1100 alte Seehunde gefangen. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jessi, des Rosslo November 24.